Ja, was haben Sie hier nicht mehr nötig? Da platzt das. So wird er jeden Tag abladen. Jeden Tag. Jeden Tag fährt er dieses Programm. Auf Drogen und bei der Polizei. Da kommt's da. Bis mir jemand zuhört. Bis mir jemand glaubt, was ich hier erzähle. Bis es so ist. Come on, come on!